Matthäus Kapitel 4. Und er fing abermal an zu lehren am Meer, und es versammelte sich viel Volks zu ihm, also daß er mußte in ein Schiff treten und auf dem Wasser sitzen, und alles Volk stund auf dem Lande am Meer. Und er predigte ihnen lange durch Gleichnisse, und in seiner Predigt sprach er zu ihnen: Höret zu, siehe, es ging ein Seemann aus zu säen, und es begab sich, indem er säete, fiel etliches an den Weg, da kamen die Vögel unter dem Himmel und fraßen's auf. Etliches fiel in das Steinige, da es nicht viel Erde hatte, und ging bald auf, darum, dass es nicht tiefe Erde hatte. Da nun die Sonne aufging, verwelkte es, und dieweil es nicht Wurzel hatte, verdorrete es. Und etliches fiel unter die Dornen, und die Dornen wuchsen empor und erstickten's, und es brachte keine Frucht. Und etliches fiel auf ein gut Land und brachte Frucht, die da zunahm und wuchs. Und etliches trug 30-fältig und etliches 60-fältig und etliches 100-fältig. Und er sprach zu ihnen: Wer Ohren hat zu hören, der höre. Und da er allein war, fragten ihn um dieses Gleichnis die um ihn waren, samt den Zwölfen. Und er sprach zu ihnen: Euch ist's gegeben, das Geheimnis des Reichs Gottes zu wissen. Denen aber draußen widerfähret es alles durch Gleichnisse, auf dass sie es mit sehenden Augen sehen und doch nicht erkennen, und mit hörenden Ohren hören und doch nicht verstehen, auf dass sie sich nicht dermaleinst bekehren und ihre Sünden ihnen vergeben werden. Und er sprach zu ihnen: Versteht ihr dieses Gleichnis nicht? Wie wollet ihr denn die anderen alle verstehen? Der Seemann säet das Wort. Diese sind's aber, die an dem Wege sind, wo das Wort gesäet wird, und sie es gehöret haben, so kommt alsbald der Satan und nimmt weg das Wort, das in ihr Herz gesäet war. Also auch die sind's, die aufs Steinige gesäet sind. Wenn sie das Wort gehöret haben, nehmen sie es bald mit Freuden auf, und haben keine Wurzel in ihnen, sondern sind wetterwendisch. Wenn sich Trübsal oder Verfolgung um des Worts willen erhebt, so ärgern sie sich alsbald. Und diese sind's, die unter die Dornen gesäet sind, die das Wort hören und die Sorge dieser Welt und der betrügliche Reichtum und viel andere Lüste gehen hinein und ersticken das Wort und bleibet ohne Frucht. Und diese sind's, die auf ein gut Land gesäet sind, die das Wort hören und nehmen's an und bringen Frucht, etlicher 30-fältig und etlicher 60-fältig und etlicher 100-fältig. Und er sprach zu ihnen: Zündet man auch ein Licht an, dass man's unter einen Scheffel oder unter einen Tisch setze? Mitnichten, sondern dass man's auf einen Leuchter setze. Denn es ist nichts verborgen, das nicht offenbar werde, und ist nichts Heimliches, das nicht hervorkomme. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Und sprach zu ihnen: Sehet zu, was ihr höret. Mit welcherlei Maß ihr messet, wird man euch wieder messen, und man wird noch zugeben euch, die ihr dies höret. Denn wer da hat, dem wird gegeben, und wer nicht hat, von dem wird man nehmen, auch was er hat. Und er sprach: Das Reich Gottes hat sich also, als wenn ein Mensch Samen aufs Land wirft, und schläft und stehet auf Nacht und Tag, und der Same gehet auf und wächset, dass er's nicht weiß. Denn die Erde bringt von ihr selbst zum Ersten das Gras, danach die Ähren, danach den vollen Weizen in den Ähren. Wenn sie aber die Frucht gebracht hat, so schicket er bald die Sichel hin, denn die Ernte ist da. Und er sprach: Wem wollen wir das Reich Gottes vergleichen, und durch welch Gleichnis wollen wir es vorbilden? Gleich wie ein Senfkorn, wenn das gesäet wird aufs Land, so ist's das Kleinste unter allen Samen auf Erden. Und wenn es gesäet ist, so nimmt es zu und wird größer denn alle Kohlkräuter und gewinnet große Zweige, also dass die Vögel unter dem Himmel unter seinem Schatten wohnen können. Und durch viele solche Gleichnisse sagte er ihnen das Wort, nachdem sie es hören konnten. Und ohne Gleichnis redete er nichts zu ihnen, aber in Sonderheit legte er seinen Jüngern alles aus. Und an demselbigen Tage des Abends sprach er zu ihnen: Lasst uns hinüberfahren. Und sie ließen das Volk gehen und nahmen ihn, wie er im Schiff war, und es waren mehr Schiffe bei ihm. Und es erhub sich ein großer Windwirbel und warf die Wellen in das Schiff, also dass das Schiff voll ward. Und er war hinten auf dem Schiff und schlief auf einem Kissen. Und sie weckten ihn auf und sprachen zu ihm: Meister, fragst du nichts danach, dass wir verderben? Und er stund auf und betreuete den Wind und sprach zu dem Meer: Schweig und verstumme. Und der Wind legte sich und ward eine große Stille. Und er sprach zu ihnen: Wie seid ihr so furchtsam? Wie, dass ihr keinen Glauben habt? Und sie fürchteten sich sehr und sprachen untereinander: Wer ist der? Denn Wind und Meer sind ihm gehorsam.